Klopsi Kast, oh Klopsi Kast, oh Klopsi Kast. Badam, bam, bam, Klopsi. Okay, hör auf. Aber daraus wäre vermutlich ein unfassbarer Hit geworden. Ach, Schatz, es ist wieder Zeit für einen Klopsi Kast. Deswegen nehme ich ihn ja auch gerade auf. Ich bin auch ziemlich müde. Und hier liegen die Reibekuchen, die ich für dich aufgehoben habe, die du vermutlich eh nicht essen wirst, aber ich kann es ja mal auf den Versuch ankommen lassen und sie dir aufheben. Und die Blumen stehen im Brackwasser und das Leben, es ist merkwürdig. Irgendwie fühlt sich das so an, als hätte ich deine Nachfolge angetreten im Ehrenamt, weil alle immer nach dir fragen und dann sagen, ich wäre ja eine würdige Vertretung und keine Ahnung. Aber das ist ja gar nicht so. Nix kann dich hier ersetzen. Nicht mal ein fleißiger Klopsi-Klops. Vielleicht hast du ja irgendwann in 5 Jahren vor, wieder zum Ehrenamt zu kommen. Das wäre schön. Dann können wir wieder zusammen Ehrenamt machen und vielleicht auch mal zusammen auf Sternfahrt fahren. Das ist ja echt merkwürdig, oder? Das erste Mal, wo ich tatsächlich die Chance habe, mit dir zusammen auf Sternfahrt zu fahren, habe ich sie nicht mehr, weil du nicht mehr ehrenamtlich arbeitest. Ein Elend, ein Elend. Naja. Und jetzt sitze ich hier so rum und nehme den Klopsikast auf und sehe auch noch ziemlich gut aus, weil ich mich hübsch geschminkt habe. Und vielleicht können wir ja gleich skypen. Vielleicht klappt das ja heute ausnahmsweise mal, aber ich hege ja noch ein bisschen Zweifel daran. Aber für dich ist das ja eh erst danach. Also wenn du dann hier mit mir gesprochen hast, dann darfst du erst danach den Klopsikast hören. Erstens, weil das die Gesetze der Zeit so gebieten, weil ich das erst hochgeladen haben werde, nachdem wir gesprochen haben oder vielleicht währenddessen. Und zweitens, weil das ein Gute-Nacht-Podcast ist und deswegen das auch nicht hier, ne? Sie wissen schon. Ja, ich weiß nicht so richtig, worin der Reiz für dich darin bestehen sollte, dir dieses belanglose Geschwafel vor dem Einschlafen noch anzuhören, aber vielleicht magst du es ja einfach, die klopsige Stimme zu hören. Und für den Fall, dass dem so ist, nehme ich das hier mal auf, weil ich mag das. Ich habe mich gestern ganz arg gefreut, als ich morgens noch deine Nachricht in Telegram gehört habe und dann deine Stimme gehört habe. Ich hoffe, dir hat das Gedicht gefallen, das ich gestern dann nicht hochgeladen habe, über das wir uns ja auch unterhalten haben, als wir in Kiel spazieren gegangen sind, an den Raben vorbei. Und ja, jetzt hoffe ich, dass du gleich mit den kleinen Hasen eine gute Nacht hast und schön schläfst. Und bald ist der Geysir ja wieder an deiner Seite. Jedenfalls kriegst du jetzt ganz viele gute Nachtküsse, die alle ungefähr so klingen. Und darfst dich gedrückt fühlen und stell dir einfach vor, der Klops liegt neben dir und fragt, darf ich noch auf deine Brust? Und du sagst nur ganz kurz, so, das reicht. Und dann sage ich, nein. Und dann schlafen wir irgendwann ein. Das ist gut. Ich liebe dich, mein Schatz. Mehr als alles andere. Nothing but a shadow of beauty, what you used to be. Blank painting with silver frames, you know when things turn all so wrong. Afraid to tell the truth, locked inside yourself. This won't hurt you at least as much as all these lies. You're used to be. Deceitful and shallow, yes, you know when things done so wrong. Shallow, yes, you know when things turn so wrong.